Dieser Tunnel ist dunkel, keine Frage, aber tief unter Tage grabe ich und trage wahren Shit ans Tageslicht und Spaten und Schicht. Unsere Art ist unter aller Sau und so sieht man es nur ungenau, doch die Zukunft ist dunkelgrau. Dieser Tunnel ist dunkel, keine Frage, aber tief unter Tage grabe ich und trage wahren Shit ans Tageslicht und Spaten und Stift. Unsere Art ist unter aller Sau und so sieht man es nur ungenau, doch die Zukunft ist dunkelgrau. Verhängnisvolle Schleier über unseren Köpfen. Es ist schwer, Kraft aus den Ereignissen zu schöpfen. Einiges ist rechtens, das meiste jedoch falsch. Jeder rettet seinen Hals, weil er meint, es sei das Beste. Ne weiße Weste kann man meistens vergessen. Die meisten im Westen denken, sie wären's. Die meisten im Osten haben es schwer. Straßen aus Teer und Blocks aus Beton. Ey, ich habe gelernt von dem Block, aus dem ich komm. Freundschaft ist nur was wert, wenn sie voll Herzen kommt. Sehr benommen seh ich's nur ungenau. Doch der Horizont ist dunkelgrau. Dieser Tunnel ist dunkel, keine Frage, aber tief unter Tage grabe ich und trage wahren Shit ans Tageslicht und Spaten und Stift. Unsere Art ist unter aller Sau und so sieht man es nur ungenau, doch die Zukunft ist dunkelgrau. Dieser Tunnel ist dunkel, keine Frage, aber tief unter Tage grabe ich und trage wahren Shit ans Tageslicht und Spaten und Stift. Unsere Art ist unter aller Sau und so sieht man es nur ungenau, doch die Zukunft ist dunkelgrau. Wie sieht die Zukunft aus? Ich weiß es nicht, vermutlich dunkelgrau. Aus meiner Sicht, mit der Wut im Bauch, stapf ich durchs Dickicht, ich raffe den Shit nicht, alles ist systematisch angehaucht. Doch ich will nicht funktionieren, will nicht meinen Körper ruinieren. Für 1,75, manche meinen, das gibt sich, doch unterm Strich ist das alles so nützlich. Die Pickel am Arsch, ich bin so gut wie nie flüssig, tja, das Leben ist hart. Bewegen macht Spaß, wenn man weiß wofür. Doch mich knebelt das Hart und ich verschließe die Tür, wenn mich der Nebel umarmt, schweb ich zu dir.